oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer Android App. Und zwar der App Animote Smart Fernbedienung. Kommen wir erstmal zu den technischen Daten. Erforderliche Android-Versionsnummer ist 4.1 oder höher, aktuelle Versionsnummer ist 4.5.3. Es gibt In-App-Käufe zwischen 1,17 Euro und 9,44 Euro. Grundsätzlich ist die App erstmal gratis, enthält dann aber Werbung und hat bei 32.317 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,0 Sternen. Ich persönlich bin da durchaus von begeistert und würde sagen, da sollte man direkt auf die Vollversion updaten und ein bisschen Geld einwerfen. Animote. Die intelligente IR-Lösung ist die einzige Universalfernbedienung, die Sie für Ihren Fernseher und Unterhaltungselektronik benötigen. Samsung TVs, LG Beamer, Projektoren, AV-Systeme, Set-Top-Boxen, alle werden unterstützt. Animote ist eine Fernbedienung der nächsten Generation. Alles, was einen Infrarotempfänger hat, kann angesteuert werden. Bitte beachten, für infrarotgesteuerte Geräte, die meisten Fernseher und andere elektronische Geräte, benötigen Sie ein Telefon, Tablet mit IR-Steuerung, wie zum Beispiel von Samsung etc. pp. Kostenlose Features sind: Passen Sie die Fernbedienung Ihren Wünschen an, ändern Sie Tastenbelegungen, Farben, Positionen, Text, Icons etc. Erstellen Sie eigene Makros, um mehrere Befehle mit einem Tastendruck auszuführen. Nutzen Sie die automatische Taskfunktion für bestimmte Befehle. Tasker-Integration, Sprachbefehle über Google Now, Floating-App, Zugriff auf die Fernbedienung, selbst wenn Sie andere Apps nutzen. Handgestensteuerung, nur das Galaxy S4, keine Werbung. Programmieren Sie eine Fernbedienung, Nutzung unbegrenzt. Keine Werbung ist Quatsch. Beziehungsweise nein, wenn ihr die Fernbedienung an sich nutzt, dann taucht tatsächlich keine Werbung auf. Sobald ihr in die Einstellung geht, da taucht Werbung auf. Ist also doch gar nicht so viel Quatsch. Bezahlte Features, In-App-Upgrade. Noch mehr Features sind in Arbeit, personalisierter Kundendienst, Backup und Wiederherstellen von Fernbedienungen, unbegrenzt viele Fernbedienungen programmieren. Haben Sie schon ein Smart IR Remote Produkt gekauft? Sie erhalten automatisch ein Upgrade auf ein lebenslanges Abonnement. Animote ist nicht nur eine einfache TV-Fernbedienung, Sie können alles kontrollieren, zum Beispiel auch den Fernauslöser für die DSLR oder Makros erstellen für die Spiele auf der Xbox. Also wirklich ein sehr mächtiges Tool, eine sehr mächtige App. Ich persönlich nutze die App auf dem Xiaomi Redmi 4 Pro oder 4 Pro, also 4 Prime, 4 Pro, je nachdem. Das ist, weil die Fernbedienungs-App von Xiaomi unterstützt leider keine Medion-Fernsehgeräte, wovon ich ja einen stehen habe. Und wenn man dann den Infrarot das Infrarot-Ding nutzen will im Xiaomi-Gerät, da muss halt eine andere App her. Habe ich nochmal geguckt, was es da so gibt. Animote macht da einen wirklich sehr guten Eindruck und funktioniert einfach einwandfrei und vor allen Dingen sehr schnell. Was will man mehr? Für kostenlos kann man sich das Ding einfach sowieso mal angucken und wie gesagt, ich würde sagen, Geld einwerfen schadet da nicht. Tolle App. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.